Einheit 5. Termine. 1.3. Es ist 8 Uhr. Es ist 2:30. Es ist 9:15. Es ist 9:55. Es ist 12:15.